Auf dem Weg, den wir gehen, war nicht immer alles leicht. Doch zusammen, Hand in Hand, machen wir den Himmel frei. Wir können lernen, wie die Vögel zu fliegen, von hier Richtung Süden. Kommst du mit auf die Wunder, die vor uns liegen, auf die, die wir lieben, auf unser Glück. Schau nach vorn, auf das, was kommt. Siehst du das Leuchten am Horizont? Die beste Zeit fängt jetzt an. Lass uns leben, als gäb's kein Gestern. Schau nach vorn, auf das, was kommt. Siehst du das Leuchten am Horizont? Die beste Zeit fängt jetzt an. Lass uns leben, als gäb's kein Gestern. Wir sind stark und wir sehen, wie die Angst der Hoffnung weicht. Da, wo wir gerade stehen, da beginnt die neue Zeit. Wir können lernen, wie die Vögel zu fliegen, von hier Richtung Süden. Kommst du mit auf die Wunder, die vor uns liegen, auf die, die wir lieben, auf unser Glück. Schau nach vorn, auf das, was kommt. Siehst du das Leuchten am Horizont? Die beste Zeit fängt jetzt an. Lass uns leben, als gäb's kein Gestern. Schau nach vorn, auf das, was kommt. Siehst du das Leuchten am Horizont? Die beste Zeit fängt jetzt an. Lass uns leben, als gäb's kein Gestern. Aus der Dunkelheit wird Licht, weil ein neuer Tag anbricht. Und mit jedem Schritt fällt die Nacht ein Stück zurück. Schau nach vorn, auf das, was kommt. Siehst du das Leuchten am Horizont? Die beste Zeit.